sagst, dass du ich, was du denkst, das bezweifle ich nicht. Deine Meinung ist alles, was ich habe. Ich befolge alles und stell keine Frage. Du hast mein Leben in deiner Hand. Zeig mir das Licht, rock mir meinen Verstand. Ich bin ein Sklave meines Glaubens. Ich habe Angst vor dem Neuen. Ich befolge nur deine Worte. Auf deinen Befehl begeh ich tausend Morde. Mein Leben würde ich für dich opfern, nur um an deine Himmelstür zu klopfen. Ob Jude oder Christ, Katholik und Protestant, wir glauben an den Sendgott, doch uns fehlt der Verstand. Du bringst uns Hoffnung, du bringst uns Licht. Aus Furcht vor der Wahrheit vergöttern wir dich. Sieh, was du aus uns gemacht hast. Wir sind deine Sklaven ohne Mut für Fragen. Ich bin bereit, die Abfalle zu naht. Du bist mein Gott, zerstör deine Saat. Den Ungläubigen werde ich das Glauben lehren. Mit meinem blutigen Schwert werde ich sie segnen, denn das Kreuz steht mir zur Seite, wenn ich allen Ketzern den Schädel spalte. Ob Jude oder Christ, Katholik und Protestant, wir glauben an den Sendgott, doch uns fehlt der Verstand. Du bringst uns Hoffnung, du bringst uns Licht. Aus Furcht vor der Wahrheit vergöttern wir dich.